Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Donnerstagnacht, freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Daniel und Daniel ist 23 Jahre alt. Hallo Daniel. Hallo Domian, grüß Daniel. Dich. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass meine Freundin, mit der ich schon seit 2 Jahren zusammen bin, nicht mehr mit mir schläft. Seit wann nicht mehr? Als wir zusammengekommen sind in den ersten paar Wochen, war alles noch ganz normal. Also wir hatten regelmäßig Sex. Ja. Geht mal von aus, ne? In den ersten genau. Wochen. Ja. Aber mittlerweile ist das quartalsweise, sage ich jetzt mal. Wenn überhaupt, das letzte Mal war im Dezember. Sie sagt am Anfang, es wäre stressbedingt, sie war noch in der Ausbildung. Wie war das denn, du hast gerade am Anfang erzählt, wie lange ging es denn, ich sag mal, relativ normal? Das waren vielleicht 3 Wochen. 3 Wochen nur? Ja, ja. 3 Wochen? Ja. Und dann wurde es immer weniger, ja, immer weniger, genau. Einmal im Vierteljahr durchschnittlich. Das ist richtig. Und das geht seit 2 Jahren jetzt so? Das geht seit 2 Jahren jetzt so. Und wir sind jetzt im August, wir haben ja 3 Jahre zusammen. Ich sage selber, okay, ich möchte nicht so oberflächlich sein und möchte die Beziehung allein auf Sex abstellen. Naja gut, aber das gehört ja dazu. Richtig. So, was sagt sie denn? Das Problem ist, mit ihr darüber zu sprechen, ist schwierig. Wenn ich sie darauf anspreche, dann hört sie sich das Ganze an, verfällt in ein tiefes Schweigen, wenn überhaupt, dann fängt sie an zu weinen. Dann passiert ein paar Stunden gar nichts und dann ist wieder alles ganz normal von vorher, wie vorher. Sie weint und sagt nichts? Nee. Das ist ja schon wieder der Hammer, ne? Es passiert überhaupt nichts. Das ist ja der Hammer. Das würde mich so ehrenwert vielleicht ihre Tränen auch sind, aber es würde mich total provozieren. Das ist richtig. Es ging mir so auf die Nerven. Also ich selber bin jetzt in so einer Phase, ich sage, ich möchte gerne auch mal begehrt werden. Ja, klar. Wenn ich irgendwo ich bin viel unterwegs, ab und zu mal auf Dienstreisen, Tagungen oder so ähnliches, wenn ich dort irgendwelche Mädchen kennenlerne, habe ich natürlich die Möglichkeit, da zu einem Seitensprung. Ne? Bist du denn bisher treu gewesen? Natürlich. Ja. Hundertprozentig. Aber ich habe selber das Problem, was ich mit ihr auch angesprochen habe, dass ich nicht weiß, wie lange das noch hält. Und was sagt sie dann? Dann weint sie wieder. Richtig. Ja. Da passiert keine richtige Kommunikation. Weißt du irgendetwas über ihr Verhalten in der vorhergehenden Beziehung? Weißt du irgendwas darüber? Also ich weiß, dass ihr damaliger Freund, sie hatte gerade mal einen Freund vor mir, dass sie, wenn er irgendwie sexuellen Verkehr wollte, dass sie da etwas mitgemacht hat, aber es nicht unbedingt wollte. Achso, also das heißt, da war noch nie so die große Sexualität bei ihr angesagt? Nein, überhaupt. Das kann natürlich vielfältige Gründe haben, es kann auch sehr ernste Hintergründe haben. Ja. Aber auch wenn es sehr ernste Hintergründe hat, muss sie dir, deinem Freund, mit dem sie 2 Jahre zusammen ist, wenn sie es auch nicht alles aussprechen kann, zumindest andeutungsweise sagen, was los ist. Das stimmt. Fragst du sie, ob sie sich selbst befriedigt? Das tut sie nicht, das weiß ich. Tut sie auch nicht. Also spielt Sexualität in ihrem Leben gar keine große Rolle? Nein, ich habe über Freundeskreis zum Beispiel auch schon mal drüber gesprochen, mit meinem besten Kumpel zum Beispiel. Weil ich mich ja irgendwo anvertrauen musste. Mhm. Und der hatte mir noch das Stichwort Asexualität zum Beispiel genannt, was für mich ein großes Fragezeichen oder beziehungsweise ein großer Erklärungsbedarf praktisch aufgeworfen hat. Ja. Ich habe ihr auch angeboten, wir gehen zusammen zu einem Psychologen oder so weiter. Das hat sie auch erst am Anfang bejaht und hat gesagt, ist okay, ich mache einen Termin. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass sie sagt, okay, wer weiß, ob überhaupt ein Psychologe Hilfe helfen kann dabei. Das ist bei ihr einfach nur eine Grundeinstellung, sagt sie. Ja, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich vermute schon, dass da was Gravierendes hintersteckt. Nur musst du ihr klar machen, ich meine, du musst ja nicht unbedingt mitgehen. Sie kann ja auch alleine, das wäre ja auch schon mal ein Schritt, wenn sie alleine irgendwo hinginge und sich eine Hilfe sucht. Aber du musst ja klar, liebst du sie noch? Ja, ich liebe sie sehr. So, dann musst du ihr klar machen, dass diese Liebe nur eine Zukunft hat. Und so ist es ja auch. wenn sie sich bemüht, wenn sie ein Bemühen zeigt, dass sie daran irgendwie irgendwas verändert. Ja. Weil ja, irgendwann möchtest du es verstehen, was los ist. Und wenn sie, wenn sie nicht imstande dazu ist, es dir zu erklären, dann muss sie lernen, es dir zu erklären, mit Hilfe eines Fachmannes. Das Gleiche habe ich auch versucht, in diesen Diskussionen praktisch ihr rüberzubringen, dass ich gesagt habe, mein Schwerpunkt ist es nicht, dieses Problem zu lösen, sondern erstmal überhaupt zu wissen, dass sie daran arbeitet. Genau, gute Einstellung. Ja. Genau, sehe ich genauso. Ja. So habe ich das auch gesagt. So. Ich stelle die Beziehung nicht darauf ab, dass da wirklich eine komplette Lösung ist. Fragt sie denn gar nicht, wie du mit deiner Sexualität, wie du mit deinem Druck umgehst? Nein, leider nicht. Gar nicht. Es ist völlig tabu alles. Es ist völlig tabu. Also ich befriedige mich seit längerer Zeit, sage ich jetzt mal selber. Ja gut, das ist ja okay. Bevor ich, sage ich jetzt mal, irgendwie Dummheiten mache. Mhm. Aber die Möglichkeiten hätte ich. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile bin ich schon... Natürlich. Ja. Ich bin sicher, wenn das so weitergeht, wirst... Und das wäre auch gut verständlich, dass du irgendwann sagst, ich hab's dicke, ich mach's jetzt ganz einfach mal. Also, ich finde sogar, dass man ihr zumuten kann, dass du das sagst. Dass du irgendwann sagst, suche ich mir den Sex irgendwo woanders. Habe ich ja auch schon gesagt. Also wie gesagt, ich habe gesagt, Schatz, es ist abzusehen, dass ich irgendwann fremdgehen werde. Und was sagt sie dann? Dann fängt sie an zu weinen. Ne? Und dann schlafen wir so nebeneinander ein. Mhm. So läuft es bislang seit anderthalb Jahren. Mhm. Wie gesagt, seitdem das wirklich abgeschlaut ist. Daniel, würde mich wahnsinnig machen, diese Heulerei. Ja. Also diese Heulerei würde mich wahnsinnig machen. Damit kann sie nicht kann sie dem nicht aus dem Weg gehen, dass sie sich der Sache stellen muss. Richtig. Wie gesagt, ich nehme sehr ernst, was eventuell dahinter steckt. Mhm. Aber da muss sie sich auch ein bisschen bemühen, es für dich tun, für euch tun, aber natürlich auch für sich, denn ich vermute mal, dass das sogar etwas Gravierendes ist, was für sie auch sehr belastend ist letztendlich. Mhm. Ich würde sie da noch mehr unter Druck setzen. Ja. Man sagt immer so, man soll Menschen nicht unter Druck setzen. In dem Fall finde ich das absolut legitim. Mach es. Mhm. Du machst es ja auf der Basis dessen, dass du sie liebst. Mhm. Und dass sich etwas Positives entwickeln soll. Weil, wenn es so weitergeht, garantiere ich dir, dass eure Beziehung in absehbarer Zeit kaputt ist. Das fürchte ich auch, ja. Das glaube ich ja. Das hält man dem, ich meine, ihr seid junge Leute. Wie alt ist sie? Sie ist 20. 20, ja. Mhm. Ja. Bis 23. Genau. Also sie muss was unternehmen, sie muss zu einem Therapeuten gehen, wenn sie das alleine nicht schafft. Ja, also wie gesagt, am Anfang war sie auch so weit, dass sie gesagt hat, okay, therapeutische Hilfe suche ich. Neuanlauf. Mhm, genau. Neuanlauf. Du musst dir das auch sehr dramatisch klar machen. Und du darfst dich auch nicht einschüchtern lassen oder beeindrucken lassen von den Tränen. Ich habe überlegt, ob ich ihr nicht vielleicht ein Ultimatum setze. Okay, fand ich auch okay. Finde ich auch absolut okay. Wenn man so, das geht ja jetzt anderthalb Jahre so, ist eine Beziehung, kannst du auch ultimativ werden. Finde ich auch, ja. Mhm. Dann wird die geschockt sein, dann wird sie erstmal wieder eine Runde heulen. Mhm. Aber dann ist es halt so. Ja, ich habe echt Angst, dass ich durch irgendeinen dummen Fehler dann am Ende das Ganze kaputt mache. Weil wie gesagt, ich war vorher sehr, sage ich immer, freizügig. Daniel. In meiner Personenwahl, aber mit ihr habe ich Perspektiven, die für längere Zeit gelten. Ja, aber die gehen nur, wenn dieses Problem gelöst wird. Das denke ich auch. Ja. So musst du es machen, so geh es an und du kannst es auch, finde ich, mit gutem Gewissen so machen. Da brauchst du dir keine Vorwürfe machen. Danke dir, Romy. Viel Glück wünsche ich. Super. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, und weiter geht's mit wem geht's weiter? Mit Petrus und der ist 48 Jahre alt. Petrus, ja. Stimmt das? Das stimmt, ja. Das war ein ungewöhnlicher Name. Ja, nun, ich meine, meine Eltern hatten seinerzeit mehrere Namen zur Auswahl und hatten sich auf drei biblische Namen geeinigt. Das war Nepomuk, Zebedäus oder eben Petrus. Und da bin ich noch froh, dass sie sich für Petrus entschieden haben. Stimmt, also Nepomuk wäre vielleicht immer. In der Tat. Also Petrus. Ich habe noch nie mit einem Menschen gesprochen, der Petrus heißt. Ich werde gerade ganz klein innerlich, wenn ich sage Petrus. Das ist so. Ich kann dir allerdings bedauerlicherweise wieder Sünden hinterlassen. Die vergebe ich mir selbst nicht. Und im Übrigen kann ich auch fürs Wetter leider nichts. Also, ist schon verrückt, wenn ich den Leuten erzähle. Heute, von Nutzen sein. Heute hat bei mir Petrus angerufen. Ihr glaubt es nicht, Petrus hat bei mir angerufen. Aber Petrus, um was geht's? Mir geht es eigentlich darum, anzuknüpfen an den gestrigen Thementag. Da Karrieren. Karriere. Ja, genau. Und bei mir ist es so, dass ich habe dann relativ spät reagiert und man sagte mir dann, es kann eigentlich im Prinzip nur heute nochmal eine Möglichkeit geben, darüber zu reden. Sehr gerne, warum nicht, ja. Bei mir ist es halt so, dass ich im Verlaufe von ungefähr 10 Jahren immer sehr erfolgreich war. Ich habe mich also selbstständig gemacht mit Unternehmen in China, in Taiwan und dann in China und dann Vietnam und so weiter. Und was für Unternehmen sind oder waren das? Sind Unternehmen, die sich mit in erster Linie mit der Produktion von Dichtstoffen, Klebstoffen und ähnlichen Dingen beschäftigt haben. Bist du in diesem Bereich ein Fachmann? Ich bin in dem Bereich Fachmann, ja. Ah ja. Also was muss man da gelernt haben? Ist man da Ingenieur oder was ist man da? Also es ist so, wenn ich Vorträge halte vor der Industrie, dann denkt jeder, dass ich also entweder Chemiker oder Betriebswirt bin, aber ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin ein großen Außenhandelskaufmann für Autoteile. Und es ist also so gewesen, dass ich mich autodidaktisch im Verlauf von Jahrzehnten da hineingefunden habe. Und es ist halt im Leben so, wenn du irgendwann einmal Kompetenz hast, weil du Kompetenz ausstrahlst und die Dinge halt weißt, dann ist jedem eigentlich egal, wie du sie gewonnen hast. Ja, genau, so ist das. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe im 12. Jahrgang absolviert. Ich habe das Abi nicht zu Ende gemacht. Also kein Abitur, aber mittlere Reife? Nee, Fachhochschulreife hieß das. Okay, hast du studiert? Nein. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ich bin großen Außenhandelskaufmann für Autoteile. Immerhin, das hast du ja dann schon gemacht. Und den Rest hast du dir selbst beigebracht. Genau, ja gut, der Rest war dann so, dass ich im Grunde genommen im Außendienst war. Dann habe ich mich eine chinesische Firma damals geholt, weil das Einzige, was ich konnte, war Englisch, einigermaßen perfekt. Und ich glaube, so arrogant und überheblich, wie ich war, habe ich gesagt, ich mache das schon, ich bin der geborene Vertriebsleiter, ich war aber erst 23. Das heißt, ich hatte im Grunde genommen gar keine Erfahrung. Ah, mit 23 nach China gegangen. Ja, genau. Ja. Damals noch Taiwan, war China noch nicht so offen. Und wann hast du dich selbstständig gemacht, in welchem Alter? Ich habe mich selbstständig, das erste Mal habe ich mich mit 22 selbstständig gemacht und habe dann direkt diesen China-Job bekommen, habe dann meine Selbstständigkeit wieder aufgegeben und habe mich dann 1999 nochmal selbstständig. Da warst du wie alt? Da war ich 38. 38. Und heute hast du ein gut gehendes Unternehmen? Ich hatte ein gut gehendes Unternehmen. Das heißt, ich hatte also insgesamt Beteiligungen an mehreren Chemieunternehmen in China und in Polen und in Taiwan und so weiter. Das hört sich aber nach sehr schwer viel Geld an, oder? Das hört sich nach viel nach viel Arbeit an. Ich habe zwar relativ gut verdient, aber ich musste auch sehr viel dafür tun. Und heute? Was machst du heute? Und dann hat sich ergeben, dass ich aufgrund der chemisch-technischen Gesetzgebung im europäischen Markt musste ich dann im letzten Jahr Insolvenz anmelden mit meinen Unternehmen, auch in Deutschland und auch mit denen in China. Ja. Und heute bin ich dankbar dafür, dass mich ein langjähriger Weggefährte beschäftigt. Das heißt, du warst ein, kann ich sagen, dass du ein millionenschwerer Unternehmer warst? Ja, millionenschwer. Auf jeden Fall, ich meine, man muss es ja auch ein bisschen auffassen. Möglicherweise hören ja auch irgendwelche Finanzer. Okay, aber ich habe schon verstanden. Wenn man so ein Riesending hat, kann man das, glaube ich, so sagen. Aber letztendlich lief es recht gut und ich. Das heißt, ein steiler Aufstieg? Ein steiler Aufstieg. Dann Insolvenz, vom Millionär zum Tellerwäscher jetzt? Ja, so weit würde ich nicht gerade gehen. Aber hast du ein bisschen was privat zur Seite legen können? Ich habe im Prinzip als Unternehmer, wenn man das vernünftig macht, dann hat man in der Regel nichts, was man großartig zur Seite legt, sondern man reinvestiert eigentlich immer wieder ins Unternehmen. Das ist so der Idealfall, aber die meisten, das wissen wir ja auch, knappst du nur privat auch gerade nicht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du ein Privatvermögen, was unangetastet geblieben ist durch die Insolvenz? Also das kann man nicht sagen. Das ist zwischenzeitlich nicht mehr der Fall. Hast du denn so einen richtigen Absturz dann auch so gesellschaftlich, materiell erlebt, dass du bis vor der Insolvenz eben auch sehr gut gelebt hast und jetzt kein Auto mehr, kein Haus mehr? Ja, kein Auto mehr würde ich nicht sagen. Aber also man muss nur mal kleiner. Da muss man halt sehen, dass man eine Nummer runterfährt, dass man nochmal neu durchstartet. Mhm. Da bin ich gerade dabei. Und das ist letztendlich das, was ich letztendlich auch Dritten vermitteln möchte. Also die Leute, die zuhören, die sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie Schiffbruch erlitten, und die möglicherweise dann eher an sich selbst verzweifeln. Und das kann ich für mich behaupten, dass das nicht so ist, sondern dass man dann einfach sagt, ich habe was geschaffen, kann ich wieder schaffen, und man schaltet halt eine Nummer runter, man besinnt sich auf seine eigenen Qualitäten, und dann kann es wieder bei euch aufgehen. Ja. Also du bist jetzt wieder Angestellter bei einem Freund, wie du gerade gesagt hast? Ja, Freund kann man nicht sagen, aber es ist ein Wegbegleiter im Markt, wenn man so will, da bin ich halt Angestellter. Okay, also vorher Chef, wie viele Leute hattest du vorher unter dir? Also wir hatten insgesamt etwa, in China hatten wir ungefähr 400, und in Europa war es relativ wenig, 10, 15 dann in der Hochzeit mal 25. Okay, das ist schon in China, ne? Ein ansehnliches Unternehmen, genau. So, und jetzt wieder ein ganz normaler kleiner Angestellter. Wie hast du dich in die Rolle reingefunden? Das ist immer wieder, das ist ein Prozess, der läuft. Also es ist nicht immer einfach, weil früher habe ich die Entscheidung getroffen. Genau, du hast bestimmt. Und heute muss ich mich Entscheidungen Dritter was halt beugen. Aber es ist halt so, dass diese Entscheidungen dann manchmal von mir vielleicht möglicherweise kritisiert würden, aber das schluckt man runter, weil man natürlich auch weiß, dass man nicht mehr in der Legislative ist, sondern in der Exekutive. Verstehe. Also, einen großen Aufstieg hingelegt, jetzt einen Absturz, aber... Ich würde das nicht als Absturz sehen. Es ist halt, es ist anders. Ja, eine Niederlage vielleicht schon, ne? Kann man Niederlage so. Schon. Aber genau, Niederlage. Ich würde es nicht so dramatisch als Absturz sehen, denn wenn es ein Absturz wäre, dann, ich glaube, wenn ich es als Absturz sehen würde, dann hätte man wahrscheinlich auch nicht mehr den richtigen Spaß, überhaupt weiterzumachen. Stimmt, hast du recht. Völlig richtig. Was sind deine Pläne? Ist der Traum, wieder irgendwann in die Selbstständigkeit doch zu gehen? Also die Selbstständigkeit hat so viele Nachteile, dass ich eher geneigt bin, in einer Führungsposition wieder, in der ich jetzt auch gewissermaßen andersweise schon wieder bin, meine Chance zu sehen, weil man arbeitet, wie sagte man früher, immer erstens selbst und zweitens ständig. Das ist zwar grammatikalisch falsch, aber die Phonetik gibt das so richtig. Nochmal die Frage zu dem Materiellen. Geht dir das leicht von der Hand, dich plötzlich zu bescheiden, also weniger Geld zur Verfügung zu haben? Das ist mir ganz schwer von der Hand. Es ist so, dass ich früher dann, was weiß ich, größere Autos gefahren habe und auch häufiger dann halt auch irgendwelche Reisen unternommen habe und was weiß ich, dreimal ja nach Mallorca und solche Dinge. Wie viel, wenn ich fragen darf, wie viel verdienst du jetzt? Das darfst du fragen, aber das kriegst du nicht erfahren. Ich hätte gerne mal den Unterschied gehört. Dann hätte ich dich gefragt, was du früher verdient hast, um uns mal... Ich meine, du beherrschst sicherlich die Fragetaktik perfekt, aber davon kannst du ausgehen, dass ich das auch einigermaßen beherrsche. Auf jeden Fall ist es ein geringerer, wie soll man das sagen, dreistelliger Betrag. Also es ist nicht so besonders toll. Könnte man sagen, 10% von dem, was du früher verdient hast? Nee, ich würde sagen ungefähr... 10%, ne, 20, 35, 30%. Naja, okay, dann ist es ja bisher dann doch noch relativ weich gefallen. Ja, aber du hast völlig recht. Das ist auch eine Frage wahrscheinlich der Einstellung und der Haltung, wie man dann damit umgeht. Ja, Leute, ich habe in der Zeit, wo ich meine Firma in der Insolvenz hatte, beziehungsweise habe, war es dann so, dass da dieser Milliardär sich vor den Zug geworfen hat. Daran kannst du dich vielleicht erinnern. Ja, natürlich, der Herr Ratiofarm, ne? Genau. Ja. Und ich kann das aber nachvollziehen. Es ist, ich als Christ bin ich bemüht, möglichst eben nicht selbst Hand an mich zu legen. Mhm. Aber wenn solche Dinge passieren, dann kann man das durchaus nachvollziehen. Mhm. Weil ihm ist es ähnlich gegangen. Er kam nicht damit klar, dass plötzlich Dritte bestimmt haben über die Bank und nicht ein Arbeitgeber oder irgendwie sowas. Und das ist durchaus nachvollziehbar, dass man dann einfach keine Lust mehr hat. Aber da bist du ganz anders gestrickt und hast die Kurve jetzt anders gekriegt. Ich habe die Kurve anders gekriegt und ich möchte eigentlich jedem Mut machen, dass wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren, dass man dann also halt nochmal durchstartet. Absolut. So Sprüche, was weiß ich, die dann heißen, also wenn gar nichts mehr geht, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her oder so. Ne? Petrus, dann wünsche ich dir, dass du dann irgendwann vielleicht doch wieder in so eine Führungsposition kommst und dass es insofern dann wieder ein bisschen bergauf für dich geht. Also sehr nett, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Wunderbar, danke. Ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Bastian und der ist 18 Jahre alt. Hallo Bastian. Hallo Domian. Bastian, 18. Um was geht's? Bei mir geht's darum, ich bin mit meiner Freundin 3 Jahre zusammen und die will jetzt seit einem Jahr will die Rollenspiele. Was für eine Art von Rollenspielen? Also größtenteils halt SM. Sex-Rollenspiele? Ja, genau. Größtenteils SM? Ja. Was will sie denn da? Ja, halt, die will mich halt ans Bett fesseln und ja, halt alles Mögliche will die halt ausprobieren. Dich schlagen? Ja, genau. Dir Schmerzen zuführen? Die heißen Wachs auf den Bauch träufeln? Ja, das so weit ist es noch nicht gekommen. Aber so die Richtung? Ja, so die Richtung. Wie weit ist es denn schon gekommen? Ja, also es gibt seit diesem einen Jahr halt keinen Sex mehr, also keinen normalen. Ach, das geht ja schon, das so, dass es keinen normalen Sex mehr gibt zwischen euch seit einem Jahr. Genau. Wie sieht denn dann euer Sex aus, indem sie... Im Moment also gar keinen Sex. Ach so, gar keinen Sex? Nee, gar keiner. Wann hattet ihr euren letzten Sex? Das war vor einem Jahr, im Dezember war das. Ach so, und ich dachte jetzt, im letzten Jahr wäre dann so ein Sex abgelaufen, wie sie will, oder so die Richtung zumindest. Nee, also ich will das ja nicht. Also so Rollenspiele, das will ich halt nicht. Mhm. Deine Freundin, du bist 18, ist die so alt wie du? Ja, die ist 17. Die ist 17 erst? Mhm. Ja. Wie ist die denn so auf die Idee gekommen, dass sie jetzt vielleicht auf sowas steht oder sowas ausprobieren möchte? Also vor einem Jahr, also da habe ich mal ein Lied gemacht. Bist du? Also ich bin ein Rapper, bin ich. Ach, du bist Rapper? Ah ja. Mhm. Ja, mhm. Und da habe ich halt ein Lied gemacht, das hieß Ekstase. Mhm. Und ja, und seitdem hat das dann halt alles angefangen. Gab es denn, hast du dich denn in dem Text mit diesen SM-Praktiken beschäftigt? Nee, also es ging halt nur um die Ekstase halt, so eine kleine Geschichte halt. Aber das war eigentlich mehr Spaß wie Ernst. Okay, aber wenn es nur um Ekstase geht, kommt man nicht unbedingt gleich auf SM. Naja, so, ich weiß auch nicht, wie sie jetzt drauf gekommen ist, aber das hat dann halt, wo ich das Lied draußen hatte, da hat es dann halt angefangen. Dass sie das wollte. Genau. Habt ihr es denn einmal schon mal ausprobiert ein bisschen? Nee, gar nicht. Keinmal? Nee, keinmal. Das heißt, das, was sie will, hat sie dir bisher nur so gesagt? Ja. Und das beschränkt sich auf diese Fesselgeschichten da. Und, ja, genau. Und sie möchte dann gerne in der Rolle der Aktiven sein. Ja, also sie möchte die Dominante sein. Die Dominante, also sie möchte dich fesseln und es soll nicht umgekehrt gehen. Genau. Mhm. Warum habt ihr denn dann überhaupt keinen Sex? Das könnte doch dann zumindest so weiterlaufen wie vorher. Ja, das ist halt so, also sie kommt halt jeden Abend halt, kommt sie dann halt ins Schlafzimmer. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Ach so. Hm. Und dann sagt sie halt immer, ob ich will. Und ich sag ihr halt jeden Abend, dass ich das nicht will, aber... Wie, das geht jeden Abend so? Ja, jeden Abend. Die kommt jeden Abend zu dir ins Schlafzimmer und sagt, willst du? Und dann sagst du, nein, ich will nicht. Was ist denn das für ein Zustand? Ja. Meint die denn, wenn die sagt, willst du, meint die damit diese krasseren Sachen oder meint die vielleicht mittlerweile nur normalen Sex? Nee, ich habe sie schon darauf angesprochen und da hat sie halt gemeint, nee, sie meint schon SM und halt. Aber die kann doch nicht jeden Abend zu dir kommen und dich fragen, willst du? Ich verstehe es auch nicht, warum sie immer wieder kommt, aber... Kommst du dir und kommt ihr euch da nicht ein bisschen blöd vor? Also ich komme mir im Moment ziemlich blöd vor. Verstehe, ich käme mir an deiner Stelle auch. Weil wenn mir jetzt jemand sagt, nee, ich will das nicht, dann akzeptiere ich das eigentlich. Mhm. Du hast ihr das auch so erklärt, dass du da keinen Bock drauf hast. Ja, genau, ich habe ihr das halt auch schon erklärt, dass das halt nur Spaßlied war und dass ich das halt nicht möchte und... Dass das nicht dein Ding ist. Genau. Aber sie ist da dann auch zäh und... Sagt nee, ich will es aber. Ja, sie lässt dann nicht locker. Und kommt dann jeden Abend, willst du heute? Nee. Ja. Willst du heute? So geht das dann jeden Abend. Ich wundere mich, dass ihr schon zusammen wohnt. Wie lange wohnt ihr jetzt zusammen schon? Jetzt einen seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren schon? Boah, ja. Der hat ja aber früh, da war sie 15 erst, als sie zu dir gezogen ist. Ja, genau. Wie finanziert ihr euch denn? Ja, also ich gehe arbeiten. Was machst du denn? Ich bin Koch. Ach so. Und sie? Sie ist auch Köchin. Was ist sie? Köchin. Köchin, ach so. Ja. Das heißt, ihr könnt euch euer Leben schon finanzieren mit der kleinen Wohnung. Ja. Aber da muss doch Bastian eigentlich der Haussegen irgendwie schief hängen, ne? Wenn diese Sache so daneben läuft. Ja, also im Moment, also jetzt seit einer Woche eigentlich nicht mehr. Also ich bin jetzt, im Moment bin ich ja auch gerade beim Freund. Ach so, du bist abgehauen von zu Hause. Nee, ich habe vorher Bescheid gesagt. Na gut, aber also, du hast keinen Bock mehr da zu sein. Ja, also jetzt halt, wenn sie noch wach ist, halt nicht, aber weil du immer wieder die ewige Frage nicht ertragen kannst, willst du heute? Genau. Mensch, Bastian, das ist kein Zustand. Da musst du was verändern. Das ist ja kein Leben. Ich meine, jetzt bist du ja schon woanders hingegangen, weil du es nicht aushältst. Ja. Was empfindest du denn noch für sie? Also ich empfinde noch sehr viel für sie, aber. Ja gut, aber es kommt Moment ja. Halt, was mag sie für dich empfinden? Das weiß ich nicht. Also ich habe sie noch nicht drauf angesprochen. Wie stellt sie sich denn, oder frage ich erstmal dich, wie stellst du dir denn eure Zukunft vor? Ja, also ich würde eigentlich ganz normal wie früher halt weitermachen. Offensichtlich also funktioniert das aber nicht, nachdem ein Jahr sie da so zäh das abverlangt, gibt es offensichtlich kein Zurück zur Normalität. Ja, anscheinend schon. Mann, da muss aber jetzt eine Klärung her. Ich sag dir, wenn die scharf ist auf sowas, und offensichtlich scheint sie ja sehr scharf drauf zu sein, vielleicht guckt sie sich auch im Netz verschiedene Sachen an diesbezüglich. Weißt du das? Das kann ich nicht kontrollieren. Nee, aber kann ja sein. Also halte ich schon für möglich, wenn sie da sehr interessiert ist. Ja, also. Dann wirst du das auch nicht mehr aus ihrem Kopf rauskriegen. Dann ist sie da wirklich wahrscheinlich angefixt, das machen zu wollen. Ja, dann müsst ihr beide jetzt mal ein ganz klares Gespräch unter jungen, erwachsenen Menschen führen. Was wollt ihr und wie soll es weitergehen? Und wenn ihr da nicht zueinander kommt, in Sachen Sexualität gibt es da kaum einen Kompromiss. Entweder will man oder will man nicht. Also mit ihr reden ist halt immer schlecht, weil sie auch meistens dann halt abbricht. Also ja, sie geht dann einfach. Aber du scheinst doch wirklich schon ziemlich die Nase voll zu haben, wenn du jetzt bei deinem Freund bist. Ja. Also seit letzter Woche, ja, da geht's mir ziemlich auf den Geist. Ja. Da musst du mit ihr reden. Und dann kann es vielleicht sogar dahin führen, dass ihr euch trennt. Ja, also im Moment sieht so nach in die Richtung dann aus. Das scheint ja so festgefahren zu sein, die Sache. Und wenn sie nicht redet und da sind ja zwei Fronten stehen da gegenüber. Also ich bin ja offen, aber sie will ja nie reden, also ich fange dann immer an und dann bricht sie immer nach. Wenn ich dann halt diese Rollenspiele anspreche, bricht sie halt immer gleich ab und geht. Bastian, dann sag ihr, dass das so nicht weitergeht und wenn sie nicht spricht, dann möchtest du dich von ihr trennen. Ja, okay. Und dann wäre interessiert, was sie da sagt. Ob sie dann ihren Mund aufmacht und irgendwie versucht zu reden oder ob sie sagt, ja okay, dann ist es halt so und dann ist es so. Ja, dann werde ich so morgen gleich nochmal drauf ansprechen. Würde ich unbedingt machen. Es ist ja auch dein Zuhause. Es ist ja auch dein Zuhause, die Wohnung, ne? Ja. Das heißt, du kannst ja nicht einfach so weg sein. Habt ihr die zusammengemietet auf beide Namen? Nee, ist auf mich. Ach so, ist auf dich sogar. Das heißt, deine Wohnung. Ja. Könntest du die alleine auch finanzieren, die Wohnung? Ich könnte sie alleine auch finanzieren. Ah ja, das war schon mal gut. Da muss sie sich irgendwas suchen. Ja. Ja. Bastian, red mit deiner Frau. Sonst geht's nicht. Und wahrscheinlich ist es vielleicht wirklich das Ende, wenn das jetzt so verkantet ist. Ja. Alles Gute wünsche ich. Ja, Domian. Könnte ich noch jemanden grüßen? Ich mach das ja nicht so gerne, weißt du? Dann, wenn das hier jeder macht, dann sind wir eine Grußsendung und alle sind gelangweilt und niemand So, und das geht auch ganz schnell. Na okay, komm, weil du es bist. Okay, ich wollte den Jochen und die Kathi aus Rothenburg grüßen. So, die beiden freuen sich jetzt. Ja. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Okay, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Petra und Petra ist 50 Jahre alt. Hallo Petra. Petra ist nicht da. Hallo. Ja, da ist sie, Petra. Hallo Jürgen. Petra, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich einfach mit dem Tod meines Cousins nicht klarkomme. Deines Cousins? Ja. Wann ist er gestorben? Vor 6 Jahren, am 18.06. mit seiner Dienstwaffe erschossen. Dienstwaffe? War er Polizist? Ja, er war Kriminalhauptkommissar. Mhm. Und er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Das heißt, du weißt oder die Familie weiß nicht, warum er das gemacht hat? Nein, nicht. Wir haben versucht zu recherchieren, warum er es gemacht haben könnte. Im Nachhinein, es lag nur ein Zettel da, auf dem stand, verzeiht mir. War er verheiratet? Geschieden. Hm. Was ist denn deine Vermutung, was eventuell in ihm vorgegangen ist? Er ist mit vielen Dingen wahrscheinlich nicht klargekommen. Er hatte, er wurde erwischt mit Alkohol. Mhm. Während der Arbeit? Ja, ihm wurde dann der Führerschein entzogen und darum hieß es, dass er diese Hauptkommissarstelle, die ihm angeboten worden oder ist, nicht antreten konnte. Ist er nur mal so erwischt worden oder hatte er wirklich ein Alkoholproblem? Nein, er ist nur einfach so erwischt worden. Er hat das getan, weil er wahrscheinlich Privatprobleme hatte mit seiner neuen Freundin, die er hatte. Mhm. Diese Frau durfte auch nicht auf seiner Beerdigung erscheinen, obwohl sie zu seinem Präsidium gehört hat. Warum? Es wurde ihr untersagt. Von wem? Vom Dienststellenleiter. Sie durfte nicht. Wie? Der hat ihr verboten, auf eine Beerdigung zu gehen? Auf die Beerdigung meines Cousins durfte sie nicht kommen. Warum? Weil da muss also was vorgelegen haben, aber das Du hast mit dieser Frau aber nie gesprochen? Nein. Ich kenne diese Frau auch nicht. Das Ganze ist 6 Jahre her. Ja. Er war dein Cousin. Ja. War es ein enges Verhältnis, was ihr hattet? Wir hatten als Kinder ein sehr enges Verhältnis. Mhm. Dann halt nicht mehr, weil unsere politischen Meinungen ganz drastisch auseinandergegangen sind. Wo standet ihr denn? Du und er? Wo stand er? Er ist zur Kriminalpolizei im Osten gegangen. Mhm. Und ich wollte immer raus aus der DDR. Und ich bin 1985 mit meiner Familie auch ausgereist. Also mein Mann saß im Knast. Achso, Moment. Er ist zur Kriminalpolizei gegangen, ja. Zu Zeiten der DDR noch. Genau. Und du warst regimekritisch und wolltest weg. Ja. Und er fand das Regime gut. Nein, nee. Er wurde dazu gezwungen durch meinen Onkel, der Ach so. Und dessen Familie. Okay, aber dann wart ihr euch doch dann doch einer Meinung eigentlich, oder? Eigentlich schon, aber er durfte seine eigentliche Meinung nie äußern. Mhm. Und nach der Wende kam es denn dann zu einer Annäherung zwischen euch? Ja, es kam zu einer Annäherung. Und zwar durch auch wieder eine kritische Situation, da meine Tochter misshandelt worden ist von ihrem Freund und ich habe durch ihn erfahren lassen, was mit diesem Typen da los ist. Mhm. Und Achso, hast du seine fachkundige Meinung quasi genau, eingeholt? Genau, er hatte dann, er war ja nach der Wende, ist er ja dann, wie gesagt, hat er ja auch weiterhin Karriere gemacht. Er war also praktisch, er wollte nie zur Stasi. Er hat sich immer unter Druck gefühlt von meinem Onkel. Hm. Kann es sein, dass da auch Gewissenssachen in ihm hochgekommen sind? Genau. Du hältst es für möglich, dass er schon für die Stasi gearbeitet hat? Ja. Ja. Und dass er da irgendwie schlimme Sachen gemacht hat? Ich denke schon, ja. Und er das hinterher mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, dass er mit der Schuld vielleicht nicht leben konnte. Ich denke schon, ja, dass das auch mit reingespielt haben kann. Aber wie gesagt, sein Vater hat ihn auch sehr unter Druck gesetzt. Mhm. Immer unter Druck gesetzt. Als er gestorben ist, wie weit habt ihr da auseinander gewohnt? Ich lebe in Berlin. Ja. Und er hat in Halle gelebt. Das sind wie viele Kilometer ungefähr? Weiß ich jetzt nicht. 300 Kilometer. 300, doch so viel. Mhm. Ja. Habt ihr euch denn da denn öfters mal gesehen? Oder gesehen auch nicht, wir haben uns nur per Telefon gesprochen. Ah ja. Und nur wundert mich Folgendes, Petra. Gut, das ist ein Verwandter, es ist dein Cousin. Es ist was Furchtbares vorgefallen, da ist man natürlich geschockt. Aber so wie du mir das jetzt schilderst, war ja dann seit vielen Jahren das Verhältnis nicht unbedingt mehr so ganz innig, dass man fast jeden Tag telefoniert hat oder sich ganz oft getroffen hat. So war es ja nicht. Nein. Wie erklärst du dir, dass nach 6 Jahren dieses Unglück noch so präsent in dir ist? Es hat damit zu tun, dass ich auch den Tod meines Mannes noch nicht verarbeitet habe. Wann ist der gestorben? 1996. Mhm. Ich schaff's einfach nicht. Und dann kam dann noch der Tod meines Cousins und das irgendwo, weiß ich nicht. Mhm. Und ich hab's immer verdrängt, weißt du, Domian? Mhm. Also ich hab's immer verdrängt, Jürgen. Ich hab immer gedacht, irgendwo schaffst du das. Mhm. Durch deine Arbeit, durch deine Kraft, durch alles. Ich war im Betriebsrat. Ich hab jetzt vor 4 Jahren meine Arbeit verloren. Und seitdem geht mir alles. Ach so, das kam auch noch dazu dann. Dass ja, ja, das ist dann, das kommt dann alles noch hoch. Mhm. Und ich kann auch den Tod, ich merke es jetzt, dass ich den Tod meines Mannes und auch den Tod meines Cousins nicht verarbeitet habe und es einfach nicht schaffe alleine. Mhm. Aber ich war schon bei Psychologen in Behandlung, die haben das einfach so abgetan, so lapidar, als wie, naja, wissen Sie, damit haben ja viele Leute zu tun. Ich war bei einer Psychologin, die hat mir nichts gebracht. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, na gut, dann musst du halt damit alleine klarkommen. Mhm. Ich bin immer erschüttert, wenn ich so etwas höre von Psychologen. Das ist so. Die dann so leichtfertig mit... Sogar eine Doktorin gewesen, die hat einen Doktor und weiß ich nicht. Ja, das heißt gar nichts. Das kann auch alles Bluff sein. Ich habe deren Mann kennengelernt, der war mir gleich von Anfang an sympathisch. Mhm. Nur sie hat abgeblockt, wo ich gesagt habe, könnte ich nicht eventuell mal ein Gespräch mit ihrem Mann führen? Mhm. Und da hat sie gleich abgeblockt und hat gemeint, nein. Ja, da war sie neidisch wahrscheinlich, dass du... Ich verstehe es einfach nicht. Der Mann war mir so sympathisch mit diesem Mann, glaube ich, das war so eine Wellenlänge. Mhm. Der war nur sag für mal, sie... Sag mal, Petra, du lebst in Berlin, sagst du. Ja. Hast du mal überlegt... Die Möglichkeit in Betracht gezogen, in eine Trauergruppe zu gehen? Ja, aber ich weiß nicht, wohin. Ja, ich meine, da bist du natürlich in Berlin sehr gut aufgehoben. Da gibt es das en masse, da gibt es das wirklich in allen Stadtteilen kann man das finden. Da würden wir dir auch gerne ein bisschen helfen bei. Vielleicht nach dieser schlechten Erfahrung bei einem Psychologen wäre vielleicht dieser Weg nicht schlecht. Also Trauergruppe, du weißt, das ist so eine Art Selbsthilfegruppe von betroffenen Menschen, die einfach damit nicht... also ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Ich glaube, dass man eine Trauer sehr lange verdrängen kann und irgendwann bricht sie vielleicht nach vielen, vielen Jahren aus einem heraus und man ist hilflos. Ja, genau. Ja, das glaube ich. Und da sind 6 Jahre, kann das durchaus sein. Und wenn du sagst, da kommt auch noch die Trauer deines Mannes, wegen des Todes deines Mannes hinzu, dann noch die existenzielle Krise, dass du deine Arbeit verloren hast. Wie ist es sonst? Du hast gesagt, du hast eine Tochter? Ja. Wie ist das Verhältnis zu deiner Tochter? Nicht gut. Auch nicht gut. Bist du eine... Sie will einfach nicht, sie lässt mich nicht an sich ran und sie hat jetzt eine Familie gefunden, mit der, weiß ich auch nicht, es ist ganz schwierig, es ist wirklich ganz schwierig, obwohl sie lässt mich einfach nicht an sich ran. Sie hat vor 3 Wochen ein Baby entbunden und ich durfte das Baby sehen, ja. Aber ich darf das Kind nicht anfassen. Sie meinte, ihre Hebamme hätte gesagt, 40 Tage lang darf niemand als sie und ihr Mann das Kind anfassen. Mhm. Und ich finde das so schrecklich. Mhm. Hör ich aus all dem heraus, dass du dich auch sehr einsam fühlst? Ja. Zum Glück habe ich noch meine Eltern. Die sind aber auch nur schon 70 und 72 Jahre alt, um die kümmere ich mich ein bisschen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich die noch habe und ich habe noch eine Freundin, aber ansonsten niemanden eigentlich. So, liebe Petra, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Einmal, um dir ein paar Adressen in Berlin zu geben. Dann soll Sabine, das ist meine Psychologin, auch noch mal ein bisschen mit dir sprechen, ob man vielleicht auch noch irgendwas Therapeutisches anfangen könnte. Ich finde, du musst etwas unternehmen, du musst rausgehen, du musst aus diesem Teufelskreis raus. Da muss man alles ausprobieren. Ja. Ich nehme es, wie gesagt, sehr ernst, was du gesagt hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir ein klein wenig für den nächsten Schritt helfen könnten. Danke, Jürgen. Dann legst du bitte auf, Petra, und du wirst von Sabine gleich angerufen. Dankeschön. Von Herzen alles Liebe und alles Gute. Dir auch. Ich finde deine Sendung ganz toll. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Karl. Hallo, Karl. Hi. Hi. Wie alt bist du? Ich werde 24. 24. Hallo, Karl. So, um was geht's bei dir? Ja, ich habe, ich hatte eine Beziehung mit einer Frau, die halt 8 Jahre älter ist als ich und 2 Kinder hat. Mhm. Wir waren total glücklich und total happy und also wir lieben uns definitiv. Mhm. Das stellt, glaube ich, auch niemand in Frage, aber der Rest der Welt ist halt dagegen, dass wir zusammen sind, weil ja alle halt der Meinung sind, ich würde mein Leben versauen und würde mein Leben wegschmeißen. Und weil sie älter ist und schon Kinder hat. Ja, richtig. Wie alt sind die Kinder denn? 8 und 6 Jahre alt. Mhm. Wie lange läuft die Beziehung? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Mhm. Also bis vorgestern. Ja, was ist vorgestern passiert? Also ich habe vor 2 Wochen haben meine Eltern irgendwie mich ins Gebet genommen irgendwie und meinten, mit mir reden zu müssen, dass das halt so nicht geht und dass ich den Kontakt abbrechen soll. Ich soll halt nicht mehr zu ihr hinfahren, ich soll mich nicht mehr bei ihr melden und ich soll es definitiv beenden, weil es halt nicht gut für mich wäre. Ich würde halt irgendwie ein Sozialfall werden, ich würde ins soziale Netz fallen und aufgrund der Kinder und aufgrund des Alters und ich wüsste ja selber, wie das ist, man bekommt keine Arbeit und sie wird erst recht keine kriegen, weil sie halt schon so alt ist und halt jetzt die letzten 8, fast 9 Jahre keine Berufserfahrung hat und ja. Warum meinen die Eltern, dass du keine Arbeit bekommst, wenn du mit ihr zusammen bist? Das stellen sie nicht in Frage. Das Ding ist halt, dass das, was ich verdiene, niemals reichen wird, um halt diese ganze Familiennummer komplett zu stemmen. Was machst du denn beruflich? Ich bin Dachdecker. Du bist Dachdecker? Mhm. Okay, ehrenwerter, guter Beruf. Ja, ist auch echt schön. Ja, absolut, finde ich auch. Finde einen guten Beruf. Dann haben die Eltern dich so in die Mangel genommen, dass du Schluss gemacht hast? Nee, anders. Also das, wie gesagt, das war halt vor 2 Wochen, was ich halt gerade sagte, da dieses Gespräch. Und jetzt ist es halt vorgestern eskaliert irgendwie. Ich war halt wieder 2, 3 Tage halt bei meiner Freundin. Ich habe halt eine Wohnung bei meinen Eltern. Mhm. Meine Eltern haben mehrere Häuser und in einem dieser Häuser ist halt eine Wohnung, in der ich wohne. Also ich wohne nicht direkt mit meinen Eltern unter einem Dach, aber schon mit denen auf dem Grundstück. Mhm. Und bin dann da nach 2, 3 Tagen mal wieder aufgetaucht irgendwie und wollte mal hören, wie es ist und wie es geht und so, wollte einfach nur mal einen Besuch abstatten, sage ich mal. Mhm. Und dann wurde ich halt gleich mit der kalten Schulter begrüßt und mein Vater war am Holzhacken und mein Vater ist 65 und ist halt körperlich ein Wrack. Mhm. Und ja, war halt im Holzhacken und ich sagte ihm, ich sollte das doch machen. Hat zwar gesagt, ich soll das machen, da kam halt nur irgendwie, ja, du wohnst am falschen Ort. Wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, du wohnst am falschen Ort, das habe ich dir schon mal gesagt. Was meint er damit? Ja, halt sie wohnt halt ein paar Kilometer weiter. Achso, sie meint. Er hat halt rumgedruckt, er hat um den heißen Brei rumgeredet halt. Das habe ich natürlich sofort richtig verstanden und okay, aber was ist denn dann passiert, dass du Schluss gemacht hast? Ich habe, wie gesagt, das war dann halt, dass ich dann halt direkt ausgerastet bin, ins Auto, bin abgehauen, wollte halt zu meiner Freundin und auf dem Weg zu meiner Freundin hat sie mich angerufen und ich habe ihr das direkt erzählt und darauf hat sie sich von mir getrennt. Ach so, dann hat sie sich getrennt? Ja, und jetzt stehe ich natürlich total beschissen da, weil jetzt ist halt meine Freundin weg, die ich wirklich liebe und die mir unglaublich fehlt. Und ja, meine Eltern wenden sich halt auch von mir ab. Und was ist denn, verstehe das Dilemma. Was ist denn mit deiner Freundin los? Warum hat die jetzt so extrem reagiert? Also meine Freundin hat sich eigentlich in regelmäßigen Abständen von mir getrennt. Jetzt in letzter Zeit fast einmal die Woche. Das hieß aber, das hat aber nichts damit zu tun, dass sie so verärgert ist über den Druck, den deine Eltern ausüben. Nee. Das hat andere Gründe. Richtig, das hat sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Kind von Traurigkeit bin und in der Anfang unserer Beziehung viel Scheiß gemacht habe, weil ich damit nicht umgehen konnte, dass ich halt nicht mehr ständig auf Partys gehen kann. Ach so. Sondern halt auch irgendwo so ein bisschen so eine Vaterrolle einnehmen muss. Das hat mir zu Anfang viel Kraft gekostet und deswegen habe ich halt auch viel, gemacht. Wir haben darüber gesprochen und wir haben das auch weitestgehend aus der Welt geschafft. Also die hat wahrscheinlich handfeste Kritikpunkte an dir. Ja, richtig, genau. Was ist ihre Hauptkritik an dir? Meine Hauptkritik ist, dass ich für sie einfach zu wenig Zeit habe. Ist das so? Ja. Woran liegt das? Dass ich immer viel arbeite, dass ich halt also arbeitsmäßig halt echt eingebunden bin. Okay, das muss man ja verstehen. Dafür hat sie auch Verständnis. Ja. Also das wusste sie auch vorher, sie hat mich so kennengelernt, dass ich halt wirklich immer viel unterwegs bin und auch bis abends arbeite und okay, so. Okay, was noch? Dass ich hobbymäßig halt immer viel um die Ohren habe. Was hast du hobbymäßig um die Ohren? Ja, Autos und Motorräder. Ach so, du schraubst und bastelst. Ja, und, genau. Und das ist natürlich, ich bin dann halt auch so kribbelig in den Fingern, dass man mich dann halt auf dem Sofa nicht ertragen kann, weil ich dann halt auch weitermachen will. Ich bin dann ein bisschen, hab das aber irgendwann halt in den Griff gekriegt. Bloß jetzt ist es natürlich jetzt, wie sie das, was ihr halt seit Monaten fehlt, auf einmal alles wieder zurückhaben. Mhm. Ne? Und das geht gar nicht. Das Mann, jetzt hast du wirklich an zwei Fronten brennst, ne? Die Eltern. Ja, eben. Auf der einen Seite die wahrscheinlich sehr glücklich sind über diese Entwicklung. Wissen die das schon? Ich habe ihnen das dann in meinem Wut entbrannten, habe ich ihm das direkt auf die Nase gebunden, dass sie sich halt glücklich schätzen können, dass sie es jetzt geschafft haben mit ihrer scheiß Einstellung. Ja, wobei, nochmal klar, um es nochmal klarzustellen, die Reaktion deiner Freundin ist nicht auf deine Eltern zurückzuführen. Ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also jetzt die jetzige Trennung basiert definitiv auf der Entscheidung meiner Eltern. Weil sie sich provoziert gefühlt hat, oder warum? Ich habe halt zu ihr gesagt, dass ich die gestrige Nacht halt weder bei ihr noch bei meinen Eltern, also in meiner Wohnung verbringen will, sondern dass ich halt einfach mal eine Nacht auf neutralem Boden verbringen will, wirklich in Ruhe, wo ich wirklich aus den Augen meiner Eltern bin und halt auch aus ihren Augen. Ich brauche einfach eine Nacht. Nein, ich meine, ihre Entscheidung, dass sie mit dir Schluss gemacht hat, jetzt, hat nichts damit zu tun, dass deine Eltern sie nicht mögen. Ja, doch klar, das spielt alles dazu eine Rolle, aber der springende Punkt ist halt gewesen, dass ich gesagt habe, ich komme heute Abend nicht zu dir, ich werde bei meinem Kumpel schlafen, weil ich da einfach eine Auszeit brauche. Ach so. Und daraufhin hat sie dann gesagt, okay, jetzt kannst du gehen, jetzt ist das Thema für mich durch. Und wahrscheinlich ist das so eine Mixtur von allen möglichen Sachen, die da zusammenkommen. Ja, ne? Einmal deine Hobbys, deine Arbeit, deine wenige Zeit und ja, da hängst du aber jetzt wirklich zwischen den Stühlen. Ja, und das Problem ist ganz einfach, dass ich natürlich jetzt, ich bin halt auch irgendwo, ich will mir halt auch nicht an die Karre pissen lassen, sage ich mal. Also ich finde Folgendes wichtig. Erstmal musst du wissen, was du willst. Willst du die Frau? Ja. Ja, definitiv. Definitiv. So, dann bemühe dich weiter um die Frau. Ich würde mir das verbeten, dass meine Eltern mir da reinquatschen. Ja, richtig, genau. Wirklich, du bist ein 24 Jahre alter Kerl. Und wenn deine Eltern da rumreden, die ist schon alt und hat zwei Kinder und so, das geht die in feuchten Kehricht an, wäre es mal ganz böse gesagt. Ja, genau, und so habe ich ihn das halt auch. Finde ich wirklich. Das ist deine Entscheidung. Das müssen die akzeptieren. Die können ihre Meinung mal irgendwann sagen und so, ist okay. Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt, du lässt dich nicht hängen, du bist fleißig und du hast deine Hobbys und du bist ja nicht irgendwie so ein Loser, der da noch mehr irgendwie reingezogen wird durch irgendwas. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist deine Entscheidung, so. Es ist jetzt halt das Ding, dass ich mich von meiner Freundin halt irgendwie alleingelassen fühle, weil genau jetzt hätte ich sie gebraucht, genau jetzt hätte ich zumindest ihr Verständnis gebraucht. Ja gut, muss jetzt durch. Du musst jetzt durch. Die Frage ist jetzt, du musst jetzt sehen, dass du ein Gespräch findest mit deiner Freundin und dass dann nochmal alle Sachen auf den Tisch kommen, was sie zu kritisieren hat und ob ihr da einen Kompromiss findet, das ist die Frage. Ja, richtig. Diese Gespräche hat es tausendmal gegeben. Ja. Wir haben da so oft drüber gesprochen. Ja, aber vielleicht bist du auch schuld, wenn es keinen Kompromiss gibt. Aber vielleicht fordert sie auch zu viel. Kann ich nicht einschätzen. Ich bin ja nicht dabei, wenn ihr beide miteinander redet. Und ich kann sie auch nicht einschätzen, wie sie drauf ist. Vielleicht setzt sie dich auch zu sehr unter Druck. Vielleicht lässt sie dir auch nicht genug Freiraum. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. jemand, der halt schon versucht, irgendwie durch die Hintertür zu kommen. Die hat mir jetzt halt heute den ganzen Tag SMS geschrieben, dass ich ihr fehle und dass sie sich Sorgen um mich macht, weil ich halt mich nicht melde. Also ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, richtig, genau. Und daraufhin habe ich aber einfach nicht reagiert, weil ich nicht reagieren konnte, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Morgen reagierst du und morgen fährst du hin und morgen redet ihr beiden. Ja, und heute Nachmittag hat sie mir halt geschrieben, das war es halt ganz anders und sie ist froh, dass sie mich endlich los ist und Familie und halt dann kam halt diese Boshaftigkeit wieder durch. Ja, ja. Morgen hingehen, reden, alles auf den Tisch legen, nochmal neu versuchen anzufangen, Karl. Wenn du sagst, dass du sie so sehr liebst, ist es das wert, das nochmal zu machen. Und von Eltern nicht reinreden lassen. Ja, auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, die Meinung meiner Eltern ist mir sehr wichtig und ich kann sie auch bedingt verstehen. Ja. Aber schlussendlich muss ich halt mein Leben selber leben. So, genau, das ist die richtige Einstellung. Das habe ich denen halt auch gesagt, aber Lass mich halt nicht erreichen. Okay. Jetzt gehst du morgen zu deiner Freundin und ihr redet. Ja. Und ich wünsche dir viel Glück und gutes Gelingen. Ja, vielen Dank aber erstmal. Karl, alles Gute. Ja, viel Spaß bei deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja. Es ist jetzt bei mir der Sascha. Und ja, Sascha. Hallo Sascha, 28. Ja, hallo Robert. Stimmt ja. Das? Ja, Sascha, 28. Ja, genau. Um was geht's? Also es geht sich darum, ich habe seit Januar Schlafprobleme. Das hört sich erstmal nicht so krass an, aber wenn man jetzt bis Juni, also bis jetzt schon, damit sich rumschlägt und kaum in der Nacht schläft und... Rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich dieses Problem auch sehr gut kenne. Und wenn du seit Januar große Schlafprobleme hast, weiß ich, dass das sehr schlimm ist. Ja. Also so, gestern zum Beispiel kann ich davon reden, bin ich erst um 5:30 morgens eingeschlafen. Und wann musst du raus? Ich bin im Moment, also seit Januar bin ich arbeitslos, seitdem mir das passiert ist. Was passiert ist? Ja, dass ich diese Schlafprobleme bekommen habe, weil ich kriege ja gar keinen richtigen Tagesrhythmus mehr rein. Ich kann gar keine vernünftige Arbeit mehr nachgehen. Und deshalb bist du arbeitslos geworden, wegen der Schlafprobleme? Also ich habe mir das selber, also... Ich habe halt öfters gefehlt dann und da meinte der Hör, ich habe sowieso im Moment in der Firma Probleme und deswegen möchte ich nicht mehr, dass du kommst. Und was war denn das? Was hast du da gemacht? Ich habe halt Fassadenbau gemacht und Maler, Lackierer. Ja. Und es war jetzt kein so fester Job, aber er hat mich halt kurz oder lang, dann hat er mich gekündigt. Mhm. Und es ist halt so, wenn ich anfangen möchte zu schlafen, 20 Minuten, nachdem ich die Augen zugemacht habe, blitzen sofort Träume bei mir vor den Augen. Ja, also das heißt, ich gehe nicht in die Tiefschlafphase, sondern direkt in die REM-Phase, in die Rapid-Eye-Move-Phase. Das heißt halt, weil die Augen sich so schnell bewegen in der Phase, nennt man das Rapid-Eye-Moves, also REM-Phase. Bist du aber schon gut informiert. Ja, ich habe mich im Internet da ein bisschen erkundigt und habe versucht, da irgendwas rauszubekommen. Habe halt auch schon mal bei dir sowas gehört und deswegen rufe ich auch halt bei dir an, um halt da ein bisschen mit an die Öffentlichkeit zu gehen, um irgendwie was rauszubekommen. Weil ich war auch halt schon beim Arzt und der Neurologe meinte, ja, nehmen Sie mal Schlaftabletten. Und da bin ich nicht mit zufrieden gewesen, bin dann beim anderen Neurologen gewesen und der meinte dann, ja, das ist schon richtig, was mein Kollege da sagt, wenn Sie die Schlaftabletten nehmen, da können Sie auch wieder schön schlafen. Also erklär mir erstmal nochmal, wie dramatisch das ist. Du sagst, du gehst, zum Beispiel gestern bist du erstmal 5:30 ins Bett gekommen. Genau. Wie lange kannst du denn dann schlafen? Das ist, ich 2 Stunden, dann war ich wieder auf, mal 1 Stunde, dann war ich wieder auf. Oder das ist also auch nie ein richtiger tiefer Schlaf. Ja? Wie lang kannst du denn höchstens am Stück schlafen? 20 Minuten, eine halbe Stunde, kommt auf eine Stunde, aber das ist dann auch kein richtiger Schlaf, sondern ich höre dann eine Stecknadel fallen. Das heißt, du musst doch völlig fertig und fertig mit den Nerven sein, du musst doch dich extrem erschöpft fühlen. Also ich bin nervös und gereizt. Ich bin sehr gereizt, depressiv. Ja. Also alles durcheinander, also das ist schon extrem. Also ich sitze manchmal hier und sitze auf meinem Bett oder auf meiner Couch und versuche einzuschlafen und ich werde fast verrückt abends, und oder in der Nacht und dann werde ich einfach nicht mehr mit fertig. Ich glaube, man muss kein Mediziner sein, um auch in dem Fall zu sagen, was für ein Quatsch, was der Neurologe dir da gesagt hat. Wenn das so dramatisch ist seit einem halben Jahr, ist das mit Sicherheit nicht mit einer Schlaftablette mal zu lösen. Ja. War es denn bis Januar, also bis dahin, hast du ganz normal geschlafen? Also ich konnte immer schön tief und fest schlafen, habe selten geträumt, muss ich dazu sagen. Hm. Also ich habe nie irgendwelche schlimmen Träume gehabt oder so. Hm. Habe zwar auch schon mal hier und da 3 Uhr bis 3 Uhr nachts wach gelegen oder so. Und kamen denn diese Schlafprobleme quasi von heute auf morgen? Ja, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, als würde man mit dem Finger schnippen und vorbei. Ja, also es war abends, ich komme von der Party und leg mich ins Bett. Es war schon gegen 6 Uhr morgens. Es war ein Wochenende, ich lieg im Bett und will die Augen zumachen und auf einmal schießen mir so blitzartig Träume durch den Kopf. Nimmst du Drogen? Nein, ich habe mal Drogen genommen, aber das sind schon 10 Jahre her. Mhm. Ja. Alkohol? Und Alkohol, ja. Viel? Also, ja, am Wochenende, jedes Wochenende eigentlich bis jetzt. Sehr viel? Was heißt sehr viel? Also, ich hatte schon mal vor, dass ich 2,5 Promille hatte. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich so confused, besoffen bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue. Ne? Mhm. So, es ist halt so gewesen, ich habe im Bett gelegen und habe versucht halt zu schlafen und von jetzt auf gleich, ich habe bis 12 Uhr mittags wach gelegen. Ich denke, was ist das denn? Vielleicht ist der Alkohol mir schlecht gekommen oder vielleicht bin ich irgendwie zu aufgedreht von der Party noch oder so. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst du mal, wie es am Abend ist und dann schläfst du vielleicht auch wieder besser. Ja. Aber seitdem ist es kein Tag mehr so gewesen, dass ich richtig einschlafen konnte. Mhm. So wie gesagt, ich schlafe nur Hast du denn die Schlaftabletten, hast du mal ausprobiert von den Ärzten? Nein, weil ich bin damit zur Apotheke, habe dann gefragt, was das für Schlaftabletten sind. Hm? Und die meinten, ja, nach 3 Wochen sollte ich sie am besten absetzen, weil da könnte man süchtig von werden und morgens wird man sich so ein bisschen bedeppert fühlen im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich fühle mich sowieso schon gerädert. Da habe ich keine Lust, von den Tabletten noch die Nebenwirkungen mitzubekommen. Ne? Ja, so, wir wollen jetzt hier nicht im medizinischen Nebel rumstochern, als laienhaft, aber ich meine, vielleicht war der Hintergedanke des einen oder anderen Arztes, vielleicht mithilfe dieser Schlaftablette, dich in einen Rhythmus wieder zu kriegen. Die darfst du natürlich nicht zu lange nehmen, das ist klar, das sind gefährliche Medikamente, aber vielleicht mal so anschubmäßig, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beraten, nimm das nicht so ernst. Aber ja, ich habe schon mal Baldrian versucht oder so, ja, und ja, das, ach, das ist Baldrian, na, wenn du so gravierende Schlafprobleme hast, das ist Baldrian, da kannst du auch eine Tasse warmes Wasser trinken, also ja, das ich ist Quatsch. Mehr als Magenprobleme habe ich davon nicht gekriegt. Ja. Nein, es gibt, ich weiß nicht, wo wohnst du? Ich wohne in Aachen. In Aachen. Ja. Also es gibt in vielen großen Universitätskliniken gibt es Schlaflabore, Labore. Würde ich an deiner Stelle, würde ich dir sehr empfehlen, versuchen, dort einen Termin zu machen. Da bist du wirklich bei Fachleuten, die absolut Bescheid wissen und da bist du bestens behandelt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das Aachener Klinikum, die Universitätsklinik, das da macht. Könnte ich mir fast vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht nachgeforscht, aber ich werde mich natürlich da mal versuchen. Aber du bist ja Internet gewieft, habe ich gerade schon gehört. Ja. Such mal rum, wenn es nicht direkt in Aachen ist. Mit Sicherheit irgendwo im größeren Radius gibt es so etwas. Ja. Und dann versuch da einfach einen Termin zu kriegen. Ja. Ja, wie gesagt, das ist ziemlich belastend. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn jetzt Leute solche Erfahrungen haben, die jetzt zuhören, die können meine Telefonnummer bekommen oder sonst irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen, um mir halt Sachen zu sagen, wie ich damit umzugehen habe oder was ich am besten tun kann. Ja? Ich habe eine ganze Weile oder viele Jahre habe ich, aber das ist auch kein medizinischer Tipp, ich erzähle es einfach mal so, das ist nicht zu übertragen auf andere Leute. Ich habe Melatonin genommen. Mhm. Melatonin ist ein Schlafhormon. Das hat mir mehr oder weniger geholfen, einzuschlafen. Ist aber, ich glaube, immer noch relativ umstritten, weil es in Deutschland keine langfristigen wissenschaftlichen Studien gibt. In den USA irgendwelche großen Nachwirkungen? Nein. Ich habe es mir damals aus den USA besorgt, weil da kann man das in ganz normal frei kaufen, wie Vitamintabletten. Wird auch öfters benutzt beim Jetlag, wenn man irgendwie eine Fernreise gemacht hat. Okay. Das hat zumindest immer so einen einschlaffördernden Effekt gehabt. Aber versuche es nicht einfach nur aufgrund dessen, weil ich es jetzt gesagt habe, da müsstest du schon mit einem Mediziner oder einem Neurologen oder Psychiater oder wem auch immer reden. Ja. Wenn du in einem Schlaflabor bist, bist du da an der wirklich richtigen Stelle, finde ich. Und wenn ein paar kluge Ratschläge von unseren Zuschauern zu uns kommen, sehr gerne machen wir die Verbindung, okay? Okay, alles klar. So, machen wir es. Sascha, dann hau dich aufs Ohr, versuch vielleicht ein bisschen zu schlafen. Also, dann kannst du, ich werde auf jeden Fall locker wieder bis 5 Uhr wach sein. Also, da bin ich mir jetzt schon sicher. Das merke ich jetzt schon. Ich bin auch wieder aufgedreht. Und ja. Daher siehst du uns wahrscheinlich dann auch jede Nacht, ne? Wenn du nicht pennen kannst. Ich sag, deshalb siehst du uns wahrscheinlich auch oder hörst du uns jede Nacht, weil du nicht schlafen kannst, ja. Ja, ich gucke deine Sendung fast jeden Tag so wie es mir möglich ist, auf jeden Fall. Ja. Sascha, also mach es so und ich wünsche wirklich alles Gute und gute Besserung. Alles klar. Tschüss. Auch so, Dankeschön, tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik Ove Petersen. Morgen ist Freitag, auch wieder freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Ruft an, ab 0 Uhr geht das, sind die Leitungen geschaltet oder mailt domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne Nacht und sagt tschüss, bis morgen.